Der Einfluss der Globalisierung. Neben dem technischen Fortschritt löst die Globalisierung als solche einen gewaltigen Strukturwandel aus. Welche Einflüsse auf den Arbeitsmarkt und die Produktionsstruktur, auf den technischen Fortschritt und welche auf die Globalisierung zurückzuführen sind, wird leicht verwechselt, weil sich beides überlagert. So ist der Übergang zum standardisierten Container als dem bevorzugten Transportbehälter des Welthandels und die damit verbundene Rationalisierung und Automatisierung der Transportabläufe Ausfluss des technischen Fortschritts. Die dadurch ausgelöste strukturelle Absenkung der Transportkosten ist aber wiederum ein Treibsatz der Globalisierung. Ähnlich verhält es sich mit dem Internet und der Gesamtheit der modernen Informationsverarbeitung. Information kann zu jedem Gegenstand praktisch in Echtzeit überall auf der Welt ohne Raumüberwindungskosten abgerufen werden. Elektronisch gestützte Verwaltungstätigkeiten, Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen können damit arbeitsteilig in großer Beliebigkeit weltweit auf unterschiedliche Standorte verteilt werden. Für die Industriestaaten verschärft die Globalisierung den arbeitssparenden Effekt des technischen Fortschritts. Arbeitsplätze verschwinden aus technologischen Gründen und wandern aus Kostengründen ab. Wo die Produktion gesamter Produktgruppen nicht gleich verschwindet, sinkt häufig die Produktionstiefe, das heißt, Teile mit hohem Arbeitskostenanteil und/oder niedrigem Technologieanteil werden bevorzugt zugeliefert. Es liegt im Wesen eines solchen Prozesses, dass er niemals zu einem Ende kommt, sondern bestenfalls in ein partielles dynamisches Gleichgewicht gebracht werden kann. Dabei kann es zu Erscheinungen wie der von Hans-Werner Sinn beschriebenen Bazarökonomie kommen, nämlich dass der durchschnittliche deutsche Wertschöpfungsanteil an den Exportprodukten sinkt und damit der Anteil der importierten Vorleistungen am Export steigt. Für Deutschland trifft das zu. Gleichwohl kann der Arbeitsplatzeffekt eines steigenden Vorleistungsanteils positiv sein, wenn damit bestehende Exporte verteidigt und unter Umständen sogar zusätzliche Exporte ermöglicht werden. Als positiver Gegeneffekt kann sich zudem erweisen, dass die Vorleistungsanteile ausländischer Importe einen wachsenden Umfang deutscher Vorleistungen enthalten. Jedenfalls hat der Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, als er sich mit dem sogenannten Bazar-Effekt befasste, ermittelt, dass im seinerzeit untersuchten Zeitraum 1991 bis 2000 der Rückgang der Erwerbstätigen in der exportabhängigen Industrie deutlich geringer war als im verarbeitenden Gewerbe insgesamt. Versteht man unter dem Bazar-Effekt die Tendenz eines steigenden Vorleistungsanteils in der Exportproduktion, so ist diese eine zwingende Wirkung zunehmender Globalisierung, bei der die kostenorientierte Zergliederung von Produktionsprozessen vorangetrieben und immer attraktiver wird, was sich natürlich genauso bei den Importprodukten auswirkt. Ein so verstandener Bazar-Effekt kostet nicht notwendigerweise Arbeitsplätze. Anders ist es, wenn bei wachsendem Vorleistungsanteil der Exporte die Importneigung überproportional wächst, dann kann es über den Strukturwandel hinaus zu Erscheinungen der Deindustrialisierung kommen, die im Ergebnis bedeuten, dass ein Land ein dauerhaftes Handelsbilanzdefizit in der Warenproduktion aufweist. Das führt zu Schwierigkeiten, wenn es nicht einen entsprechend hohen Leistungsbilanzüberschuss bei Dienstleistungen oder anderweitige Transfers gibt, etwa aus Vermögenseinkünften oder Überweisungen von Gastarbeitern. Aus meiner Sicht ist jedenfalls eine Frage historisch noch offen. Wird es den alten Industriestaaten in den nächsten Jahrzehnten trotz der stürmischen Industrialisierung Asiens und des weltweiten Auftauchens immer neuer Niedriglohnstandorte gelingen, so viel eigene Industrie zu bewahren, dass sie im internationalen Austausch mithalten und gleichzeitig genügend Arbeitsplätze für jene anbieten können, die im Wortsinne von ihrer Hände Arbeit leben müssen, von Arbeit, die sie in der Industrie bzw. in produktionsnahen Dienstleistungsbereichen finden? Deutschland scheint in dieser Frage zumindest besser positioniert als viele andere alte Industriestaaten.